wir wieder den Bombenfall durch reich in Gassen ein. Bleib mir stehen auf wieder, tritt Bombenfall, durch euch die Gassen ein.